Deutschlandfunk. Deutschlandfunk. Radionacht Jazz. In einer besseren Welt als dieser oder vielleicht irgendwann mal wird dieses Stück vielleicht doch ein Instrumentalhit. Ich halte es jedenfalls für ein Carnation Pop von und mit dem Schlagzeuger Edward Perrault und seiner Gruppe Synesthetic Trip mit Bart Maris Trompete, Benoit Delbecq Keyboards und der Bassist kann gleich da bleiben, denn er kommt nochmal dran, allerdings mit seiner Musik, die ganz anders klingt. Arnaud Cuisinier. Sie hören die Radio nach Jazz im Deutschlandfunk. Mein Thema heute ist Neue Ufer, französischer Jazz im Aufbruch. Gesammelt hat diese Aufnahmen Karl Lippegaus, der sie Ihnen noch bis 6 Uhr vorstellt. Somewhere in the dark, waiting for green lights, the locomotive ready for the night. Just watch the flying sparks, they say it's basket prime. The time is near, the years can't be denied. Still got a lot of miles to cover in a while. Whoever made it never gave it beauty. It's just an old machine that's fading from the scene. When it gets told, it usually rolls out tooting. Sounds like it's wondering why they let it run so dry. Hey, can't you hear that lonely cry? Cuisinier aus seinem Album Anima mit Nonsense, Louis Clavis und wie er zur Bassklarinette kam. In Pop- und Folkbands war dieses bizarre Instrument nicht gefragt, sagt er, dafür aber im Free Jazz und in der Theatermusik. Anfangs begann ich zu komponieren, weil mir das einfach gefiel. Meine eigenen Spiele zu erfinden. Ich wurde nicht auf klassischen Jazz trainiert und dachte mir eigene Codes und Regeln aus, nicht konträr zur Tradition, die ich anfangs nicht wirklich zu meistern wusste. Louis Clavis und der fabelhafte Schlagzeuger Gerald Cleaver. Thank you. allumette une allumée dans la nuit. La première pour voir ton visage tout entier. La seconde pour voir tes yeux. La dernière pour voir ta bouche et l'obscurité tout entière. Pour me rappeler tout cela en te serrant dans mes bras. Asian Fields von Louis Clavis mit dem Geiger Dominique Pifarelli und dem Cellisten Vincent Courtois. Davor hörten Sie Yves Montand mit Paris at Night von Jacques Prévert und Louis Clavis im Duell, hätte ich fast gesagt, im Duett mit Gerald Cleaver. Meine Examensarbeit war eine Komposition für Doppelquartett, ein Streichquartett und ein Jazzquartett, erzählt Sylvain Rifflet. Schon immer wollte ich etwas für ein Streichquartett komponieren. Also sagte ich zu der Veranstalterin, sind Sie bereit, ein etwas verrücktes Projekt zu finanzieren für 4 Streicher und 3 Jazzmusiker? Sie sagte, ja, ja, kein Problem, wir werden das organisieren. Das war das eine. Das andere, sagt Rifflet, sind Gespräche mit meinem Bruder, der Fotograf ist. Wir haben seit Jahren diskutiert, auch mit Leuten vom Film. Ich habe Filmmusik komponiert. Ich stelle mir eine Menge Fragen über die Beziehungen zwischen der Musik und den anderen Künsten. Mm-hmm. Michel Portal an der Bassklarinette aus dem Album Eternal Stories. Judy Garland hieß dieses Stück, diese Komposition von Portal, die er in Minneapolis schrieb, als er dort Aufnahmen mit Musikern aus dem Umkreis von Prince machte. Judy Garland, auf diese Idee kam er einfach, weil er im Hotel ein Foto von dieser Schauspielerin und Sängerin sah. Davor hörten wir Elise Caron, die seit 30 Jahren singt. Sie nahm Schauspielunterricht in Rouen und ein paar Gesangsstunden am Konservatorium. Sie traf andere Künstler und begann Chansons zu schreiben. Das erlaube einem, sich auszudrücken, sich für Jeanne d'Arc zu halten und zu glauben, dass man die Welt verändern werde. Was noch nicht passiert ist, sagt Elise Caron lachend. Von ihr hörten wir zusammen mit dem Drummer Edouard Perrault das Stück Le Rappeur Qualité Prix. Der Rapper Qualität betet. Radio Nacht Jazz, Frankreich. comment devient-on musicien ? Alors, comment devient-on musicien ? On prend un professeur de musique autant que possible. On le choisit avec soin, attentivement, sévèrement. On convient d'un prix, oui, on convient d'un prix, mais d'un prix avantageux pour soi. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. L'achat d'un métronome s'impose. Et qu'il ne soit pas trop mûr, surtout. Qu'il marche bien. L'élève doit avoir beaucoup de patience, une grande patience. Il faut qu'il s'habitue à supporter son professeur. Les exercices se font le matin, après le petit déjeuner. S'être bien mouché. Ne pas se mettre au travail avec les doigts pleins de confiture. Les heures et les jours de leçon sont retenus avec l'assentiment de l'élève et du professeur. Il y aurait de grands inconvénients à ce que l'élève prie sa leçon à son heure et à son jour, tandis que le professeur la donnerait à une heure et à un jour différents. L'élève et le professeur sont mis au monde pour se rencontrer, au moins de temps en temps. Sans cela, où irions-nous ? Où irions-nous ? d'essence et de sang, d'airain et d'argent, de purin et de piment. Du fer-blanc s'échappe une âcre et moite fumée, rose et ensoleillée, empoisonnée. Thank you. ist Musik aus der demnächst erscheinenden neuen Platte des Straßburger Gitarristen und Komponisten Bernard Struber mit seinem Jazz-Tet. Und diese neue CD wird heißen La Symphonie déjouée, die vereitelte Sinfonie. Der Geiger ist Frédéric Norel.